Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Einmal im Jahr beugt sich das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI über die Ausgaben für militärische Güter in der Welt. In ihrem neuesten Bericht kommen die Forscher zu dem Ergebnis, die Ausgaben für Rüstung sind 2018 noch einmal gestiegen. Sie haben einen neuen Spitzenwert erreicht. Am meisten ausgegeben haben die USA. Die Einzelheiten im Beitrag von Udo Schmidt. 1.822 Milliarden US-Dollar sind im vergangenen Jahr weltweit für Militärzwecke ausgegeben worden. Das ist der höchste Stand der globalen Militärausgaben seit dem Ende des Kalten Krieges. Dieses Ergebnis, sagt SIPRI-Direktorin Aude Fleurant, habe sie nicht überrascht. There have been indications due to international security context and Das war durch die internationalen Konstellationen angezeigt, durch die Krisen in vielen Regionen der Welt. Gleichzeitig modernisieren viele Staaten ihr Waffenarsenal. Das steigert die Kosten für neue Waffensysteme und für weltweite Kriegshandlungen. Interventions and both for the arms production and modernization of the weapons. Wenig überraschend also liegen wieder die USA mit weitem Abstand an der Spitze. 649 Milliarden US-Dollar gaben die Amerikaner im vergangenen Jahr für ihr Militär aus. Diese Spitzenposition ist, sagt Aude Fleurant, nicht nur auf den Trump-Effekt zurückzuführen. Dessen Modernisierungsbestreben habe natürlich zu den hohen Ausgaben beigetragen, aber some of the plans that are currently materializing through military expenditures have been decided before Trump. Einige Planungen stammen aus der Zeit vor Trump und wurden von der Obama-Regierung getroffen. Darüber hinaus spielen natürlich die vielen Modernisierungen, die kürzlich beschlossen wurden, beim Wachstum der Ausgaben eine große Rolle. Es geht jetzt viel um Entwicklungskosten für neue Systeme. Costly new generations weapon systems. Auf Platz 2 folgt China mit 250 Milliarden US-Dollar. Die Chinesen, sagt Aude Fleurant, würden sich dabei immer an die politische Vorgabe halten, nicht mehr als 2% des Bruttosozialproduktes für Militärzwecke auszugeben. Saudi-Arabien, Indien und Frankreich folgen im Ranking der weltweiten Militärausgaben. Deutschland liegt mit 49,5 Milliarden US-Dollar auf Platz 8. Von 2009 bis 2018 sind die deutschen Militärausgaben laut SIPRI um 9% gestiegen. SIPRI ging es in dieser Untersuchung nicht um die größten Exporteure oder Importeure von Waffen, sondern um die höchsten Militärausgaben. Dazu zählen Rüstungskäufe bei einheimischen Unternehmen genauso wie Importe. Auch Personaletats und Entwicklungskosten für neue Waffensysteme sind mitgerechnet. It also includes personnel, salaries, allocations. It also includes research. Es geht also auch um Gehälter, um Forschungs- und Entwicklungskosten, nicht nur um Waffenproduktion und Kriegsführung. Die Militärausgaben setzen sich aus allem zusammen. So, the military expenditure figures that we have is an aggregate of all these components. Bei der Parlamentswahl in Spanien sind die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez stärkste Kraft geworden. Die Einzelheiten von Franka Welz. Sanchez sozialdemokratisch orientierte Sozialisten kommen auf knapp 29% der Stimmen. Die konservative Volkspartei PP erreicht etwa 17% der Stimmen. Der Parteivorsitzende Casado gratulierte Sanchez zu dessen Wahlsieg und sagte, er hoffe auf eine Regierung ohne Separatistenparteien. Das könnte allerdings schwierig werden, denn der Block aus Sozialdemokraten und dem Linksbündnis Podemos erreicht keine absolute Mehrheit im Parlament. Die erst vor wenigen Jahren gegründete rechtsextreme Partei Vox zieht zweistellig ins Parlament ein. Matern von Marschall ist Spanien-Berichterstatter der Unionsbundestagsfraktion. In dieser Sendung plädierte er für eine Koalition der Sozialisten mit der rechtsliberalen Ciudadanos, obwohl die das bisher recht kategorisch ausschließt. Also hoffen lässt mich, dass vielleicht Ciudadanos auch erkennt, dass jetzt nicht die Stunde von parteipolitischen Taktieren ist, sondern dass jetzt die Stunde für Spanien da ist, das gesamte Land im Auge zu behalten und dass im Interesse Spaniens jedenfalls dieses Bündnis wichtig ist, weil eine Fortführung einer Regierung, die sich abhängig macht von den katalanischen Nationalisten, sicher keine Stabilität verspricht. Der Spitzenkandidat der europäischen Sozialisten bei der Europawahl, Franz Timmermans, wirft dem konservativen Spitzenkandidaten Manfred Weber vor, sich nicht deutlich genug von rechtspopulistischen Parteien zu distanzieren. Hier im Deutschlandfunk sagte Timmermans: Ich glaube schon, dass es jetzt zum ersten Mal so ist, dass wir sagen können, dieses Europa kann auch wirklich scheitern. Das sehen wir doch beim Brexit zum Beispiel, das sehen wir doch auch bei den Erfolgen von Orban oder Kaczynski oder Salvini in Italien. Also ich glaube, es ist tatsächlich eine Schicksalswahl. Und da habe ich wirklich Sorgen um unsere konservativen Freunde, die da, sagen wir mal, glauben, über Mitarbeit, über Koalitionen mit Rechtspopulisten erfolgreich zu werden. Man kann sich doch fragen, ob der Kurz in Österreich, ob der jetzt die FPÖ kontrolliert oder ob er von der FPÖ kontrolliert wird. Hm? Entgegen den Berichten über eine angeblich bevorstehende Einigung in der Großen Koalition auf einen Preis für CO2 lehnt CSU-Landengruppenchef Alexander Dobrindt dies für Kraftstoffe und auch für Heizöl weiter ab. Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband nannte in dieser Sendung drei Bedingungen für eine CO2-Bepreisung. Erstens, das Geld, was jetzt zusätzlich erhoben wird, muss zu 100% zurück an die Verbraucher gehen. Zweitens, der Weg, wie das zurückgeht, muss spürbar und klimpern. Das heißt, es muss in Form einer Bargeldzurückerstattung möglich sein. Das darf nicht irgendwo verrechnet sein, wo ich das nicht überblicke. Und drittens, wir werden über Härtefälle reden müssen, weil zum Beispiel Mobilität muss eben auch für Menschen im ländlichen Raum, für geringe Geldbeutel, genauso möglich sein wie Heizen. Die Überschwemmungen im Osten von Kanada nehmen immer größere Ausmaße an. Dazu Kai Clement. Der Ottawa River hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die Höchststände betreffen die Hauptstadt Ottawa, aber auch weitere Regionen und gehen damit auch über die Werte der verheerenden Flut von vor 2 Jahren hinaus. Die kanadische Hauptstadt und die Millionenmetropole Montreal haben neben weiteren Orten den Notstand ausgerufen, um Hilfsmaßnahmen besser koordinieren zu können. Nach einem Deichbruch in einem Vorort von Montreal mussten Tausende dort ihre Häuser verlassen. In den Provinzen Ontario, Quebec, Manitoba und New Brunswick stehen offiziellen Angaben zufolge schon jetzt mehrere tausend Häuser unter Wasser. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Macron laden heute Vertreter von 6 Westbalkanstaaten ins Kanzleramt. Dazu Isabel Reifenrath. Es soll bei einem gemeinsamen Abendessen um den Konflikt zwischen Serbien und Kosovo gehen. Eine Regierungssprecherin kündigte an, es gehe zunächst darum, die unterschiedlichen Meinungen auszutauschen. Serbien lehnt es ab, die im Jahr 2008 verkündete Unabhängigkeit der ehemaligen serbischen Provinz Kosovo anzuerkennen. Der Tausch der von Serben besiedelten Gebiete im Nordkosovo gegen albanische Gemeinden in Südserbien wird seit letztem Jahr diskutiert. Die Bundesregierung lehnte den Vorschlag ab. In Afghanistan beginnt heute die große Ratsversammlung, die Loya Jirga. Die Teilnehmenden diskutieren über Friedensverhandlungen mit den Taliban. Dazu Bernd Muschborowska. Regierungschef Abdullah Abdullah sagte im afghanischen Fernsehen, er werde an der 3-tägigen Versammlung nicht teilnehmen. Er sei nicht in die Vorbereitung einbezogen worden. In der vergangenen Woche demonstrierten in Kabul hunderte Frauen gegen Vereinbarungen mit den Taliban, die die wiedererlangten Rechte der Frauen erneut einschränken könnten. Die politischen Akteure bei der Loya Jirga sollen nun die roten Linien für die Gespräche mit den Taliban festlegen.